schon gekommen bis an den Rand der Welt. Jetzt oder nie, ihr habt es fast geschafft. Die Santiano hat euch hierher gebracht. So nah seid ihr eurem Ziel. Brennt dieses Gefühl, das ein jeder von euch kennt. So viel Herz habt ihr gezeigt, immer wieder neu. Jetzt oder nie, das ist der Moment. Für diesen Tag habt ihr alle lang gekämpft. So nah seid ihr eurem Traum, macht euch jetzt bereit. Das ist eure Zeit. Das ist eure Zeit.